Ja, ich komme aus Berlin. Ich arbeite an der Technischen Universität dort und bin zu diesem Thema weniger über akademische Fragestellungen als über politische Fragestellungen gekommen, weil das vielleicht auch manchen von euch bekannt ist, dass es in der deutschen Linken seit ja, nunmehr 15 Jahren ziemlich starke Auseinandersetzungen um das Thema Antisemitismus gegeben hat und weiterhin gibt. Da sind linke Selbstverständlichkeiten zu Bruch gegangen, WGs, Politgruppen haben sich getrennt. Und ich glaube, dass alles in allem aber diese Art von Auseinandersetzung dazu geführt haben, dass es in der deutschen Linken eine gewisse Sensibilität für das Thema gibt, Kenntnisse über Antisemitismus und so eine Art Lernprozess, bei dem, wenn man in linke Strukturen kommt, es auch heißt, dass man über Antisemitismus reden muss. Vielleicht haben auch andere schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn man mit Linken aus anderen Ländern redet, das ein bisschen anders ist, dass es dann so ganz komische Vorstellungen gibt von so einer ganz seltsamen Spezies, die Anti-Germans, die hier für Unruhe sorgen. Und die Behauptung, dass diese Auseinandersetzung mit Antisemitismus eigentlich ausschließlich für so einen deutschen Kontext relevant ist, Deutschland eben als eine Post-NS-Gesellschaft. Und das waren so Erfahrungen, die ich gemacht habe und die für mich auch teilweise eine Motivation waren, diese Forschung zu machen, auf der mein Vortrag basiert, aus der dieses Buch hervorgegangen ist. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist da eigentlich dran? Also was ist das Linke an einem Antisemitismus von links und welche Rolle spielt dabei der nationale Kontext? Vielleicht auch nochmal die Frage, warum ist es für so einen Ort wie hier, für ein Marx-Camp interessant? Naja, weil politische Positionierungen von Linken auch immer politische Vorläufer haben. Das heißt, es gibt häufig historische Traditionen, die setzen sich fort. Und es gibt auch eine Ausprägung des Marxismus, nämlich den Marxismus-Leninismus, zu dem ich noch mehr sagen werde nachher, der eine dieser Traditionslinien darstellt, aufgrund derer antisemitische Positionierungen in der Vergangenheit auch befördert wurden oder gerechtfertigt wurden. Und ich glaube, das ist für heutige Marxistinnen und Marxisten oder Leute, die sich mit Marx beschäftigen, durchaus interessant. Warum sollte man sich dazu die USA angucken? Ich glaube, dass die USA in vieler Hinsicht ein interessanter Sonderfall sind. Das ist ein Land, in dem Antisemitismus zwar phasenweise ziemlich virulent war, aber sicherlich nicht in vergleichbarem Maße wie in Europa oder natürlich in Deutschland. Seit den 50er Jahren hat Antisemitismus hier stark abgenommen. Juden und Jüdinnen, die machen ungefähr 2% der Bevölkerung aus, sind zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg dort eine sichtbare, auch eine etablierte Minderheit. Und auch in der Linken gibt es einen hohen und aktiven Anteil von Juden und Jüdinnen. Und dann sind die USA natürlich auch Israels engster Alliierter. In der Bevölkerung sind pro-israelische Einstellungen recht weit verbreitet. Das alles sind grundlegende Unterschiede zum deutschen Fall. Und ich ging davon aus, dass das Auswirkungen hat auf die Artikulationsbedingungen von Antisemitismus. Und was ich machen möchte mit euch ist, ich werde ein bisschen historisch einsteigen, und zwar über die Geschichte der Linken und ihr Verhältnis zum Antisemitismus entlang von zwei zentralen Phasen. Zum einen der sogenannten Old Left, da wird es auch mit dem Marxismus-Leninismus vor allem relevant, und zum anderen der New Left. Und dann zu gegenwärtigen Merkmalen kommen, ein bisschen was erklären dazu und am Schluss auch nochmal fragen, was das eigentlich politisch heißt. Und ich steige mit der Geschichte ein, weil ich einerseits einen Eindruck von der amerikanischen Linken geben möchte, aber auch, um auf bestimmte theoretische Traditionen hinzuweisen. Und eigentlich so die wichtigste Phase der amerikanischen Linken ist die parteikommunistische sogenannte Old Left in den 30er Jahren, auch ihre Vorläufer. In den USA war das so, dass sich eine sozialistische Bewegung eigentlich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu formieren begann. Es hat sich 1901 die Socialist Party of America gegründet und 1919 dann die Partei, die eigentlich zur größten organisierten linksradikalen Kraft der Geschichte der Vereinigten Staaten werden sollte, nämlich die Communist Party of the United States of America oder kurz CP. Die hatte ungefähr 350.000 Mitglieder zwischen den 30ern und 50er Jahren. Und das war eine Zeit, da war die öffentliche Meinung nach links umgeschlagen, nach dem Börsencrash 29. Es gab viel Zulauf, die eigentliche Old Left entstand, aber in Form von ganz unterschiedlichen stalinistischen, leninistischen, trotzkistischen Gruppen und hatte auch ziemlich starke Auswirkungen auf Politik und Populärkultur in der Zeit. Die Krise dieser Old Left begann dann mit den Moskauer Schauprozessen unter Stalin. Die Parteien verloren Mitglieder und dann setzte auch die Repression ein unter Senator McCarthy, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, also eine Kommunistenhatz in den 50er Jahren vor allem. Wie stand diese Bewegung jetzt zum Antisemitismus? Das ist eine Frage, die muss man einerseits, glaube ich, beantworten mit der im Zusammenhang mit der Rolle von Juden und Jüdinnen und zweitens im Zusammenhang mit Einstellungen zum Zionismus. Zu dem ersten die Rolle von Juden und Jüdinnen. Die Vorläuferorganisationen der Old Left, die bestanden vor allem aus Einwandererinnen aus Europa und darunter auch viele osteuropäische Juden und Jüdinnen. Als die CP sich gründete, konnten damals nur 7% der Mitglieder überhaupt Englisch und es gab viele fremdsprachige Untergruppen. Es gab auch eine jiddischsprachige Sektion, die machte ungefähr ein Zehntel aller Parteimitglieder aus am Anfang. In New York bestand die Partei sogar zur Hälfte aus Juden und Jüdinnen. In den Augen der Partei war das erstmal egal, weil in den Augen der Partei das erstmal vor allem Kommunisten waren und ethnische Loyalitäten verurteilt wurden, jede Form von Partikularidentität, weil man nämlich sich auf die Grundlage von Universalismus stellte, von Kosmopolitismus, von Religionskritik und das den Nebeneffekt haben konnte, dass ja irgendwie jüdische Anliegen, einschließlich auch das Sprechen über Antisemitismus, nicht angesprochen werden konnten. Aber, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, das waren Prinzipien, die richteten sich nicht gegen Juden als Juden, sondern die standen im Einklang mit Lenin. Lenin hatte gesagt, dass Klasseninteressen generell über nationalen Bestrebungen stehen sollten. Und die Mitglieder dieser fremdsprachigen Untergruppen wurden ermutigt, beispielsweise ihre Namen zu ändern oder ihre Allianzen nicht entlang von Herkunft, sondern entlang von Berufsgruppen zu organisieren. Dahinter stand auch die Überlegung, die Partei so zu amerikanisieren. Ja? Also man wollte dem Kommunismus auch den Kommunismus legitim machen. Man wollte sagen, das ist ein uramerikanisches Anliegen, dass man Kommunist oder Kommunistin ist. Bei dem Verstecken dieser jüdischen Identität spielte aber sicherlich auch der gesamtgesellschaftliche Antisemitismus eine Rolle. Denn, das ist vielleicht so als Exkurs, das vergisst man auch häufig, in den 30er und 40er Jahren gab es tatsächlich eine Hochzeit im amerikanischen Antisemitismus. Faschistische Gruppen fanden Zulauf, manche von denen auch gegründet von deutschen Einwanderern, Juden und Jüdinnen waren ausgeschlossen aus vielen Vereinigungen, aus Sommerkurorten. Die wurden aus Arbeitsbereichen ausgeschlossen. Wenn man sich Stellenanzeigen aus der damaligen Zeit anguckt, da waren dann manchmal so Kürzel, CHR only, Christians only, was implizit bedeutete, keine Juden bitte. Und es gab Quoten an vielen Colleges und Universitäten. Antisemitisches Denken war auch in der Bevölkerung weit verbreitet. Das war die Zeit der ersten Bevölkerungsumfragen, unter anderem von Adorno und anderen exilierten Mitgliedern des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Die haben damals eine Studie herausgegeben, The Authoritarian Personality, die ist hier unter dem Titel Studien zum autoritären Charakter erschienen. Das ist euch vielleicht schon mal untergekommen. Und das heißt, es war ein Klima, in dem linke Parteien auch Angst hatten, dass Juden und Jüdinnen irgendwie übermäßig sichtbar wurden, weil sie damit potenzielle Wähler vielleicht abgeschreckt hätten. Gleichzeitig muss man auch betonen, dass die CP sich öffentlich immer gegen Antisemitismus eingesetzt hat, seit den 30er Jahren, also eingebunden war zum Beispiel in Anti-Nazi-Aktivitäten bis zu dem deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt 39. Das war sowas wie gewalttätige Proteste gegen öffentliche Reden von deutschen Nationalsozialisten. Deutsche Schiffe in US-Häfen wurden blockiert. Es gab breite Anti-Nazi-Bündnisse, an denen die CP teilnahm. Und das waren Aktivitäten, die wurden nach 41, also nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, auch wieder aufgenommen. Hier hat man so einen Protest, ein Bild von einem Protest gegen eine deutsche Ausstellung in New York 1949. Und nach 1945 wurde auch diese assimilationspolitische Linie, nach der Juden und Jüdinnen ihre Identität verstecken sollten, revidiert und teilweise sogar jüdische Kultur gefördert. Zum zweiten Aspekt, den Einstellungen der Old Left zum Zionismus. Die CP, die war seit den 20er Jahren an den Direktiven der Kommunistischen Internationalen und der KPDSU orientiert, wie die meisten kommunistischen Parteien ja. Und dieser Antizionismus, der wurde tatsächlich Konsens in der Partei entlang dieser Direktiven nach den arabischen Aufständen 1929 in Palästina. Das waren Aufstände, wo auch viele Juden und Jüdinnen getötet wurden. Und Lenin und auch Stalin hatten den Juden immer abgesprochen, dass sie eine wirkliche Nation sind, zwar seit Anfang des Jahrhunderts schon. Die CP hat das auch gemacht, die unterschied den guten vom schlechten Nationalismus. 1938 hat sie zum Beispiel geschrieben, "The desire for nationhood is not in itself reactionary, although Zionism is reactionary." Und, kurze Frage, gibt es jemand, ich kann die englischen Zitate auch gerne übersetzen, wenn ich sie vorlese? Ja, gut. Also der Wunsch nach einem Nationalstaat, nach Nationalität ist nicht per se reaktionär, aber der Zionismus ist reaktionär. Ab 1947 nahm die UdSSR dann gegenüber dem jüdischen Staat eine andere, nämlich eine neutrale bis positive Position ein, auch weil sie sich dort erhoffte, dass eine sozialistische Gesellschaft entstehen würde. Es gab ja die Kibbuzim und natürlich aufgrund von machtpolitischem Einfluss in der Region. Der CP kam das ziemlich gelegen, weil die zionistische Bewegung in den 30er und 40er Jahren in den USA mehr Zuspruch erhalten hatte und der Antizionismus auch bei manchen jüdischen Mitgliedern dafür gesorgt hatte, dass sie ein bisschen Abstand von der Partei genommen hatten. Und jetzt wurde sich eingesetzt für die uneingeschränkte Einwanderung von Juden nach Palästina und Juden wurden auch erstmals als Nation anerkannt und der Einsatz für ein eigenes Land interessanterweise sogar als antiimperialistisch gedeutet. Es gab dann auch wieder Demonstrationen, zum Beispiel eine, die die CP organisiert hatte im März 1948. Da waren ungefähr 10.000 Teilnehmende in New York, alles Kommunisten, die sich dafür einsetzten, dass die USA sich bei den Vereinten Nationen für die Teilung Palästinas einsetzen sollten. Einer der Slogans dort war 2468, we demand a Jewish state. Also 2468, wir fordern einen jüdischen Staat. Hier ist es nochmal eine Folie, da sieht man eine Demonstration gegen eine deutsche Ausstellung 1949 und hier ist 39, genau. Sehr gut aufgepasst. Und hier ist eine Demonstration 1946. Das sind kommunistische Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter vor dem britischen Konsulat. Da geht es unter anderem auch um die Auflösung der DP-Camps in Europa. Die einzigen, die skeptisch waren, waren Trotzkistinnen, so das für Organisationen wie die Socialist Workers Party zum Beispiel, die kritisch gegenüber der jüdischen Staatsgründung waren, auch vor dem Hintergrund, dass sie Stalins Politik allgemein mit Skepsis begegneten. Die KPDSU begann 1953 Israel sehr stark zu verurteilen und Thomas Hauri, dessen Buch Antisemitismus von links ich sehr empfehlen kann, der verweist in diesem Buch, wo er sich unter anderem auch mit diesen Veränderungen befasst, der verweist darauf, dass in dieser spätstalinistischen Phase der Antizionismus der UdSSR ein Wandel verlief und dass er nämlich vorher tatsächlich sowas war wie eine Ablehnung der jüdischen Nationalbewegung und er dann, ich lese das mal vor aus dem Buch von Thomas Hauri, der Antizionismus wurde dann die, Zitat, zentrale Metapher innerhalb des marxistisch-leninistischen Weltbildes und war verknüpft mit der Behauptung einer weltweiten Verschwörung antinationaler Wall Street-Kapitalisten, der Entgegensetzung schaffende Völker versus Finanzien und Parasiten und einer Bedrohung durch die Zersetzungsarbeit getarnter innerer Feinde. Diesen spätstalinistischen Antizionismus, den Hauri als Antisemitismus charakterisiert, den unterstützt die CP in ihrer Moskau-Treue sozusagen indirekt. Und auch die Schauprozesse, die es zu der Zeit gab gegen jüdische Parteimitglieder in der UdSSR, aber auch in der Tschechoslowakei zum Beispiel, verurteilte sie nicht. Das war eine Zeit, in der das marxistisch-leninistische Weltbild für die CP zur offiziellen kommunistischen Theorie geworden war. Und das war ein Weltbild, das geprägt war von einem sehr strikten Manichäismus und einer Feindpersonifizierung. Das baute auf Lenins Gegenüberstellung von produktiver Arbeit auf der einen Seite und kapitalistischem Parasitismus auf der anderen. Und es fanden sich eben verschwörungstheoretische Momente, insbesondere bei der Erklärung des Imperialismus. Und es war sicherlich eine Ideologie, die dazu beitrug, dass man ein Interpretationsschema hatte für den Nahostkonflikt, nämlich ein sehr dualistisches, wo klar war, es gibt Täter, nämlich Israel und die Juden, und es gibt Opfer, nämlich die Palästinenser und Palästinenserinnen. Und es ist ein Weltbild, und das zeigt sich dann in dem stärksten Ausmaß in den antisemitischen Schauprozessen, die es unter Stalin gab, bei dem sich strukturelle und inhaltliche Affinitäten zum Antisemitismus finden lassen. Gut, aber als Fazit zur Old Left: Das eine ist, es finden sich auch Beispiele in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für ganz konkreten offenen Antisemitismus von Einzelpersonen im Umfeld der Old Left, irgendwelche Zeichnungen in Zeitungen zum Beispiel. Ich habe die nicht aufgeführt, weil das eher darauf verweist, ja, auch Linke sind nicht immun gegenüber antisemitischen Stereotypen. Die sind aber meines Erachtens nicht symptomatisch für die Old Left. Also diese ambivalente Rolle des universalistischen Anspruchs, der zumindest in der Old Left dazu führte, dass über Antisemitismus nicht gesprochen werden konnte, dass über jüdische Anliegen nicht gesprochen werden konnte. Sicherlich auch vor dem Hintergrund des gesamtgesellschaftlichen Antisemitismus. Das war etwas, was schon in der ersten Frauenbewegung eine Rolle gespielt hatte, wo auch heruntergespielt wurde, dass da viele jüdische Feministinnen aktiv waren. Für die heutigen Perspektiven die interessanteren Einflusslinien sind auf einer inhaltlichen Ebene der Marxismus-Leninismus mit seinen Sichtweisen auf Zionisten, auf Imperialismus, auf Anti-Imperialismus. Die setzen sich auch fort in der New Left, zu der ich nämlich jetzt komme. Ich hatte schon angesprochen, es gab in der McCarthy-Ära massive Repressionen in Zeiten des Kalten Krieges. Es gab einen Niedergang der kommunistischen Partei. Und die New Left als zweite große linke Bewegung, entstand scheinbar aus dem Nichts. Die hat vor allem an den Unis Fuß gefasst. Die Mitglieder kamen aus der Mittelschicht, nicht mehr aus dem Arbeiterinnenmilieu, zumindest hauptsächlich. Und die gewann dann Mitte der 60er sehr schnell gesellschaftlichen Einfluss, hat sich mit ganz unterschiedlichen Themen befasst, mit Unipolitik, mit Gefängnissen, mit Schule, dem Arbeitsplatz. Und das war eine Bewegung, die kritisierte eben diesen Universalismus, den Kosmopolitismus, den positiven Bezug auf die Moderne, alles Merkmale, die in der Old Left sehr zentral waren. Auch die Arbeiterinnenklasse rückte in den Hintergrund als revolutionäres Subjekt. Man bezog sich stattdessen auf die Bevölkerung in den Ländern des globalen Südens, auf Schwarze in den Ländern des Nordens, also auf diejenigen, die vom Imperialismus, vom amerikanischen Imperialismus betroffen waren. Und der Anti-Imperialismus war eben eins der zentralen Inhalte, und zwar in dieser ML-Traditionslinie, aber auch der Maoismus wurde einflussreicher. Internationalismus, Antirassismus, Basisdemokratie, ab den 70er Jahren Identitätspolitik, das alles waren Inhalte, und auch der Antizionismus wurde ab 1967 zum Konsens. Das ist eigentlich so, also ähnlich wie hier in der deutschen Linken oder in großen Teilen der europäischen Linken nach dem Sechstagekrieg. Und auch da gab es dann ein Interpretationsschema, das schon vorhanden war, nämlich ein unterdrücktes Volk kämpft gegen den westlichen Imperialismus. Es gab Fälle, in denen dieser Antizionismus die Grenze zum Antisemitismus überschritt. Ich will das mal an einem Beispiel illustrieren, das jetzt nicht repräsentativ, aber doch recht eindeutig ist, und zwar von der New World Liberation Front. Das war so eine kleine maoistische Stadtguerilla. Die haben, waren vor allem an der Westküste aktiv, haben dort Anschläge verübt. Da gab es einen Text in ihrer Zeitschrift 1976, den das Zentralkomitee abdrückte zur amerikanischen Nahostpolitik. Hier sieht man das Bild. die Schrift ist jetzt ziemlich klein. Ich lese das mal vor und versuche es jetzt so ad hoc dann auch zu übersetzen. These Zionist ruling class pigs will not butcher poor people fighting for a just life without suffering drastic repercussions. The Jewish American ruling class cannot protect themselves well enough for a sufficient amount of time. We will show the Jewish American ruling class how extremely vulnerable they are here in the belly of the beast. We call on all comrades to move directly against all Jewish American ruling class bloodsuckers, if Rabin moves to massacre freedom fighters. Also, diese zionistischen Schweine der herrschenden Klasse werden nicht arme Leute, die sich für ein gerechtes Leben einsetzen, abschlachten, ohne dass das massive Auswirkungen hat. Die jüdisch-amerikanische Herrscherklasse oder herrschende Klasse kann sich nicht lange genug mehr selber schützen. Wir werden der jüdisch-amerikanischen herrschenden Klasse zeigen, wie extrem verletzlich sie sind hier im Herzen der Bestie. Wir rufen alle Genossen auf, dass sie sehr direkt gegen die jüdisch-amerikanische herrschende Klasse, die Blutsauger der jüdisch-amerikanischen herrschenden Klasse vorgehen sollen, wenn Rabin weiterhin Freiheitskämpfer massakriert. Also ein Artikel, in dem zum einen jüdische Amerikaner und Amerikanerinnen direkt für die Politik Israels verantwortlich gemacht werden und mit der herrschenden Klasse gleichgesetzt werden. Und wenn man dieses Bild da sieht man also so eine Stereotyp mit Hakennase dargestellte Versammlung von Juden, die mit politischer und über diese Grafik im Hintergrund auch mit wirtschaftlicher Macht assoziiert werden. Und das nährt, finde ich, zumindest so verschwörungstheoretische Vorstellungen. Interessant ist auch, dass einer von denen so eine KZ-Häftlingsuniform trägt. Also erste Anklänge daran, dass amerikanische Juden auch ihre Erfahrung als Holocaust-Opfer machtpolitisch missbrauchen würden. Zionismus wurde also in der New Left zunehmend zur Chiffre für alles Böse, für Nationalismus, Imperialismus, Monopolkapitalismus, für die USA und für, natürlich auch für Rassismus. Da zeigt sich einerseits weiterhin diese Auswirkung von diesem sehr dualistischen Anti-Imperialismus, gut-böse, und andererseits aber auch ein spezifischer Antirassismus. Der wurde wichtig, weil nämlich zeitgleich die Black Power-Bewegung Mitte der 60er Jahre sichtbarer geworden war. Die sorgte für viele Kontroversen, auch Anlass für mehrere antisemitische Vorfälle, nicht zuletzt auch, weil die Nation of Islam zeitweilig sehr einflussreich wurde. Das muss man auch vor dem Hintergrund des historisch immer recht schwierigen Verhältnisses zwischen der schwarzen und der jüdischen Community sehen. Also ich trenne das jetzt mal so. Es gab natürlich auch schwarze Juden, jüdische Schwarze, aber es gibt eine schwierige Geschichte, die auch damit zu tun hat, dass nach 1945 Juden und Jüdinnen eine Aufwärtsmobilität erfuhren und Schwarze zeitgleich eben nicht, sondern in Armut verblieben. Teilweise zu Konkurrenzverhältnissen gab, führte die von schwarzen Aktivisten, Nationalisten auch teilweise sehr bewusst gegenüber Juden und Jüdinnen, die als Kapitalisten imaginiert wurden, gelenkt wurde, diese Ressentiments gelenkt wurde. Hier ist ein Beispiel aus der Black Power, das ist die Zeitschrift der Black Panther Party von 1967, wo sich tatsächlich ein Beispiel für einen sehr eliminatorischen Antisemitismus findet. Ich lese das mal vor. We're gonna burn their towns and that ain't all. We're gonna piss upon the wailing wall. That will be ecstasy, killing every Jew we see in Jewland. Also wir werden ihre Städte niederbrennen und das ist noch nicht alles. Wir werden auch an die Klagemauer pissen. Das wird Ekstase sein, jeden Juden zu töten, den wir im Judenland sehen. Interessant ist, dass diese Entwicklung, wie gesagt, es ist nicht repräsentativ, aber es gab es, in wenigen Fällen innerhalb der Linken selber kritisiert worden. Diejenigen, die über Antisemitismus sprachen, das waren meistens Rechte, häufig auch verbunden mit einer grundsätzlichen Ablehnung der New Left. Und das ist eine Dynamik, die finde ich interessant für die Gegenwart, nämlich die Tatsache, dass Antisemitismus ein Thema ist, was oft von konservativen Organisationen angesprochen wird. Und weil diese Thematisierung nicht aus der Linken selbst kommt, als eine Selbstkritik, als eine Selbstreflexion, werden diese Antisemitismusvorwürfe dann ausschließlich als strategisch motiviert, als Mittel zur Diskreditierung der Linken generell wahrgenommen. Das ist natürlich ein Problem. Als Fazit zu New Left, wir haben einerseits wieder den Einfluss dieser vulgär-antiimperialistischen Diskurse in dieser ML-Traditionslinie. Wir haben andererseits den Antirassismus, der also vor allem natürlich immunisierte ja gegen Antisemitismus, aber eben auch zum zentralen Paradigma wurde der amerikanischen Linken. Und das in einer Zeit, wo der ökonomische Aufstieg von Juden und Jüdinnen dazu führte, dass sie interessanterweise als weiß imaginiert wurden. Ja, vor 1945 war das nicht der Fall. Und jetzt stiegen Juden in die Mittelklasse auf, wurden Teil des weißen Amerika. Und in dieser Trennlinie schwarz-weiß waren sie plötzlich auf der Gewinnerseite, zumindest in der Vorstellungswelt. Und Schwarze waren demgegenüber das neue revolutionäre Subjekt. Und sicherlich trägt auch die Tatsache, dass ein offen artikulierter Antisemitismus nach 1945 auf einem historischen Tief war, dazu bei, dass er jetzt erstmal nicht so ein dringliches Thema war für die politische Linke. Gut, das führt uns zur Gegenwart, in der, das hatte ich ja schon anklingen lassen, einige dieser Traditionen fortleben. Was heißt es, wenn ich über die US-amerikanische Linke spreche? Wir haben heute dort ziemlich stark fragmentierte Mosaiklinke, wird das manchmal genannt, eigentlich seit den späten 70ern, also sehr unverbunden nebeneinander stehende Bewegungen. Einerseits so was wie eine reformorientierte liberale Linke, die befindet sich zum Beispiel am Rand der Democratic Party, in Gewerkschaften, in NGOs. Andererseits eine sozialistische Linke, die besteht aus kleineren Parteien oder trotzkistischen oder auch marxistischen Splittergruppen. Und da sind auch Teile der Friedensbewegung, pro-palästinensische Gruppen häufig. Und außerparlamentarisch am einflussreichsten, würde ich sagen, ist seit der globalisierungskritischen Bewegung so eine libertäre Linke, die wird manchmal neo-anarchistisch genannt, also eine stark subkulturell verankerte Linke, die jetzt keine zusammenhängende Ideologie hat, aber beeinflusst ist von anarchistischen Ideen, auch sich irgendwie verbal antikapitalistisch positioniert, auf hierarchiefreie Organisationsstrukturen setzt, zu Themen wie Anti-Ra, Feminismus, Queerpolitik, Tierrechten arbeitet. Und auch hier sind pro-palästinensische Themen zentraler geworden seit der zweiten Intifada. Zum Beispiel auf Campusen in der Queerbewegung, auch in der Boycott, Divestment und Sanctions-Bewegung, kurz BDS, die zu Israel-Boykotten aufruft. Und die war auch in der Occupy Wall Street-Bewegung sicherlich am einflussreichsten und ich denke auch in Black Lives Matter. Wenn ich jetzt über Antisemitismus-Debatten rede, dann rede ich vor allem über diese außerparlamentarischen Linken, also die sozialistischen und die Libertären, also letzten Endes über linksradikale Gruppen. Vielleicht als Hintergrund für die Studie, ich habe 30 qualitative Interviews geführt mit Aktivistinnen und Aktivisten aus Occupy Wall Street, pro-palästinensischen Gruppen, jüdischen Gruppen, Leuten aus der Friedensbewegung und zwar also mit Gruppen, die mit diesem Thema auf die eine oder andere Art und Weise konfrontiert waren. Und ich habe außerdem teilnehmende Beobachtung gemacht, wie das in der Ethnologie so schön heißt. Also ich war viel auf Demonstrationen, auf Veranstaltungen, auf linken Konferenzen, habe mit Leuten gesprochen, habe Bewegungsliteratur gelesen und analysiert. Wie diese Bewegung jetzt zum Antisemitismus steht, das mache ich mal anhand dieser 5 Schlagworte fest. Artikulation, Akzeptanz, Auseinandersetzung oder mangelnde Auseinandersetzung, Abwehr und Ausschlüsse. Das erste, Artikulation. Es gibt sicherlich zahlreiche Beispiele für auch sowas wie eine offene Artikulation antisemitischer Stereotype. Also es gibt auf Demonstrationen, das sah man vor allem bei Friedensdemonstrationen, die gegen die Kriege im Irak und Afghanistan, wiederholt so eine Bildsprache. Ich habe jetzt mal ein Beispiel hier, das ist von einer Antikriegsdemonstration 2003 in San Francisco. Da sieht man dieses Bild von den 2 Kippa-tragenden Vampiren, die mit diesem Teufel dort stehen. Der hat die Israel-Fahne, die amerikanische Flagge und ein Hakenkreuz, die anscheinend sich über die Welt hermachen. No war for Israel, kein Krieg für Israel, zionistische Schweine steht da drunter. Bei Occupy Wall Street, da war ich viel zu der Zeit, da war immer wieder dieser Typ, der hatte diese Art von Schildern. Also der Aufruf, dass man bestimmte Schlagworte googeln sollte, weil man dann etwas erfährt, womöglich die Wahrheit. Also zum Beispiel Wall Street Juden, jüdische Billionäre, Juden und Federal Reserve Bank. Es gab auch Beispiele für antijüdische Beschimpfungen, die dokumentiert wurden. Ich glaube aber, dass diese offene Artikulation ähnlich vernachlässigenswert ist wie in der Old Left. Ich denke, das stellt eine Ausnahme dar. Es ist auch keineswegs repräsentativ für die US-Linke und das kennt ihr vielleicht auch, wenn man auf einer Demonstration ist, je weiter gefasst das Thema, da laufen alle möglichen Leute rum. Ja, das sind ja, müssen jetzt gar nicht unbedingt selbsternannte Linke sein, gerade sowas wie Antikriegsdemonstrationen, da kommen, trudeln alle möglichen Leute ein. Deswegen weiß man auch nicht genau, was für Leute diese Schilder halten. Schwieriger wird es in wenn wir über antisemitischen Antizionismus sprechen, ohnehin natürlich ein schwieriges Thema, eine Grauzone, sagen manche. Klar ist, das habe ich ja schon aufgezeigt, es gibt weiterhin eine dominante Wahrnehmung des Nahostkonflikts, die ja so sehr dualistisch ist. Also es gibt eine sehr grundsätzliche Kritik an Israel und man kann erstmal feststellen, dass es sowas wie Doppelstandards gibt. Es gibt, würde ich sagen, mindestens 5 Doppelstandards. Den habe ich Doppelstandard der Sichtbarkeit genannt. Der führt dazu, dass der Nahostkonflikt erstmal gegenüber anderen internationalen Konflikten prioritär behandelt wird. Also überproportional viel Aufmerksamkeit in der politischen Arbeit erhält, in der Linken. Ich rede jetzt ja immer über die Linke. Das zweite ist ein Doppelstandard der Staatsgründung, nachdem Israels Anfänge als irgendwie künstlich markiert werden, als gewalttätig und das aber immer in Kontrast zu den Ursprüngen anderer, vermeintlich irgendwie organisch gewachsener Staaten. Das dritte ist ein Doppelstandard der Staatsform, demzufolge Israel ja als irgendwie anachronistisch verstanden wird. Also Israel als ein koloniales, als ein imperiales Regime, das eine Form der Expansionspolitik betreibt, die irgendwie archaisch ist. Das macht man nicht mehr. Und das vierte ist ein Doppelstandard des Selbstverständnisses. Das heißt, Israel wird als ethnisch-religiöser Staat kritisiert, was es ja auch ist von seinem Selbstverständnis, aber gleichzeitig ausgeblendet, dass auch andere Staaten derart begründet sind, derart konstruiert sind. Das letzte ist ein Doppelstandard der Selbstbestimmung. Der resultiert in dem Zugeständnis der freien Wahl der politischen Mittel gegenüber der palästinensischen Konfliktpartei. Alles, was die machen, ist okay. Das führt dazu, dass zum Beispiel auch Formen von militanten Widerstand wie Selbstmordattentate legitimiert werden und gleichzeitig aber jetzt Gefühle von Bedrohung oder Wut auf der israelisch-jüdischen Seite letzten Endes nicht ernst genommen werden. Wichtig zu betonen, diese Doppelstandards können Ausdruck antisemitischer Haltung sein, sie müssen es aber nicht. Was ich aber finde, sie sind erstmal auffällig und man muss sie erklären und dazu komme ich nachher noch. Ich bin jetzt beim zweiten Aspekt, also ich war jetzt bei der Artikulation, ne? Das war jetzt die Artikulation von antisemitischen Stereotypen, die man manchmal findet. Das zweite ist die Akzeptanz. Ich hatte schon gesagt, diese Leute auf Demonstrationen, das müssen ja nicht immer Linke sein. Trotzdem ist auffällig, dass diese Positionen generell mehr Akzeptanz finden, als das etwa bei rassistischen oder homophoben Äußerungen ist. Also ich hatte diesen Typen schon gezeigt. Da gibt es auch Beispiele für Intervention, ja. Also hier ist es wieder der gleiche, der sagt, der fordert wieder zum Googlen auf. Zionisten kontrollieren die Wall Street, soll man googeln. Da hat sich jemand neben ihn gestellt mit einem Schild Asshole, Arschloch. Gleicher Typ, diesmal sagt er, wir sollen jüdische Billionäre googeln als Stichwort. Da links steht jemand mit einem Schild Wrong, also falsch. Und da rechts hält jemand ein Schild hoch, ich liebe Juden, I love Jews. Trotz allem, also das ist mir wichtig zu betonen, es gibt diese Intervention gegen offenen Antisemitismus. Trotz allem ist das seltener als bei anderen Äußerungen. Ich denke, wenn da jetzt jemand gestanden hätte mit einem Schild, auf dem Schwuchtel steht oder so, wäre die Person viel schneller vom Camp geflogen. Es gibt auch andere Beispiele, wo über Rassismus, über Sexismus sehr viel selbstkritischer diskutiert wird. So, und das deutet auf den dritten Punkt hin, die Abwesenheit der Auseinandersetzung mit Antisemitismus allgemein und eben speziell auch mit möglichem Antisemitismus in der Linken wird sich nämlich sehr wenig auseinandergesetzt. Das bezieht sich auf aktuellen, aber auch auf vergangenen Antisemitismus, zum Beispiel die Erinnerung an den Holocaust. Ich habe hier nochmal ein Beispiel. Das war eine politische Aktion der maoistischen Revolutionary Communist Party. Das ist eine kleine, aber im Maoismus und auch so ML durchaus einflussreiche Partei. Die haben 2009 in Manhattan vor dem Museum of Jewish Heritage ein langes Transparent entrollt. Da stand das hier drauf. After the Holocaust, the worst thing that has happened to Jewish people is the state of Israel. Also nach dem Holocaust ist das Schlimmste, das den jüdischen Menschen widerfahren ist, der Staat Israel. Das ist ein Zitat vom Parteivorsitzenden Bob Averkin. Das gibt es auch auf T-Shirts und Beuteln. Also der ist da ganz stolz drauf bis heute. Da sind ein paar Sachen ganz interessant. Zum Beispiel einerseits diese Kleinschreibung von Holocaust, die ganz klar sagt, das ist einer von vielen Genoziden. Es gibt viele Holocausts. Aber interessanter ist noch die Wahl des Ortes. Das ist nämlich, also dieses Museum ist eine Institution, die beschäftigt sich mit jüdischem Leben, mit dem Holocaust, mit jüdischer Zukunft, mit Traditionen, aber nicht mit der Politik Israels. Das heißt, da wird abermals auch also eine jüdisch-amerikanische Institution mit der Politik Israels in Verbindung gebracht und letzten Endes auch das Gedenken an den Holocaust als irgendwie instrumentalisiert dargestellt. Das vierte ist die Abwehr. Die Abwehr ist auffällig, die jeder Form von Auseinandersetzungsversuchen entgegengebracht wird. Ich hatte schon erwähnt, das ist anders. Es gab zum Beispiel lebhafte Diskussionen um Sexismus bei den Occupy-Camps, um weiße Privilegien auf dem Camp. Und da war immer das Selbstverständnis, naja, wir als Linke, wir sind auch irgendwie Teil von einer patriarchal strukturierten Gesellschaft. Wir sind Teil von rassistischen Denkweisen und müssen uns mit entsprechenden Vorwürfen auseinandersetzen. Das ist bei Antisemitismus eigentlich nicht der Fall. Und damit komme ich zum letzten Punkt, den Ausschlüssen. Es ist nämlich auffällig, dass die wenigen Interventionen, die es gab, gegen Antisemitismus fast ausschließlich von Juden und Jüdinnen ausgingen. Und ich denke, es verweist auf die möglichen Ausschlüsse. Und ich habe ein Zitat von einer jüdischen Interviewpartnerin. Das war eine 61-jährige Friedensaktivistin, Feministin, ist seit Jahrzehnten eigentlich in der Linken aktiv. Die war auch ist Tochter von Holocaust-Überlebenden. Und die sagte das hier Bezug auf die Linke. I've been very silent. I think most Jews are silent because the left is very strong pro-Palestine. And people who speak out against that are being accused of being right-wing. And it's so emotionally charged, there's no room for dialogue. I get really scared because I hear anti-Semitism. And I hear this on demonstrations I won't go to because I hear so much hatred of Israel, so much hatred of Jews, and I feel like leaving the country. In a way, I feel like I can't be here. Ich versuche mich mal an der Ad-Hoc-Übersetzung. Ich habe bisher geschwiegen. Ich glaube, die meisten Juden und Jüdinnen schweigen, weil die Linke so stark pro-palästinensisch ist und die Menschen, die dagegen etwas sagen, denen wird vorgeworfen, dass sie Rechte sind. Und es ist so emotional aufgeladen, es gibt keinen Platz für einen Dialog. Ich bekomme wirklich Angst, denn ich höre Antisemitismus und ich höre das den auf Demonstrationen, auf die ich nicht mehr gehen möchte oder nicht mehr gehe, denn ich höre so viel, ich nehme so viel Hass gegenüber Israel war und so viel Hass gegenüber Juden und habe das Gefühl, das Land verlassen zu wollen. Auf eine Art fühle ich mich, als wenn ich hier nicht sein könnte. So, was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass Antisemitismus auch von Betroffenen schwer thematisiert werden kann und Juden und Jüdinnen manchmal erfahren, dass sie qua Identität zu ihren Positionen zu Israel befragt werden und so eine Art Zulassungstest für die Linke bestehen müssen. Wie lassen sich diese Positionen erklären? Das war ja jetzt relativ deskriptiv, was man so vorfinden kann. Ich würde bei dieser Begründung, warum gibt es diese Einstellung und keine anderen, differenzieren zwischen zwei Ebenen, nämlich einmal dem Kontext der Bewegung, also das heißt die politische Landschaft der USA, die Geschichte, das auf der einen Seite, auf der anderen Seite linke Theorie. Zum Kontext. Das erste ist, Antisemitismus existierte in den USA immer auch neben anderen Formen rassistischer Diskriminierung. Ich habe schon diese soziale Aufwärtsmobilität erwähnt von Juden in den USA. Und die Tatsache, dass in der linken Wahrnehmung, sie dadurch eben keine Opfer sind, sondern mit Privilegien ausgestattet sind. Das ist ja so ein bisschen das Vokabular, das verwendet wird. Und es stimmt ja, also andere ethnisch-religiöse Minderheiten werden sehr, sehr sichtbar gerade diskriminiert. Gerade Muslime und Araberinnen nach 9/11, aber weiterhin auch Schwarze, gerade wenn wir über sowas wie Polizeigewalt reden. Juden und Jüdinnen gelten in linken Augen häufig als Teil des Establishments. Das zweite ist, Israel ist traditionell ja ein sehr enger Verbündeter der USA, empfängt amerikanische Auslandshilfe Und die Einstellung der Bevölkerung und auch das mediale Bild von Israel sind sehr viel positiver als in Deutschland. Bei Linken führt das dazu, dass es häufig eine Sorge gibt um die Unsichtbarkeit der palästinensischen Seite im Konflikt und sich das mit Kritik an den USA verzahnt. Das Dritte ist, dass der Kontext der Bekämpfung von Antisemitismus auch wichtig ist. Das hatte ich schon ein bisschen erwähnt, oder erstmal zum einen Punkt noch zurück. Das ist zum einen historisch relevant, und zwar ist es so, dass Holocaust-Gedenken heute in den USA relativ unumstritten verankert ist im öffentlichen Diskurs, aber auch im Schulwesen zum Beispiel und in der Wahrnehmung von Linken, aber häufig daraus so eine Art Erinnerungskonkurrenz besteht, ja, also so eine Exklusivität der Erinnerung an den Holocaust, und zwar, das ist dann die Vorstellung, auf Kosten des Gedenkens an die Sklaverei und die Auslöschung der Native Americans. Und dieser Kontext der Bekämpfung von Antisemitismus, das ist dann auch für die Gegenwart wichtig. Das hatte ich schon erwähnt, es sind häufig politisch liberale bis konservative Organisationen, meistens jüdische Organisationen, die über Antisemitismus reden. Und in linker Sicht bedeutet das häufig die Vorstellung, naja, das machen die doch nur aus strategischen Gründen. Die sprechen über Antisemitismus, damit sie von israelischen Menschenrechtsverletzungen ablenken können. Und das bedeutet aber, dass jedes Sprechen über Antisemitismus als rassistisch wahrgenommen wird, weil die Vorstellung ist, es mündet in einer antimuslimischen Politik. Also das ist mir auch passiert, ich habe dann vorgestellt, wozu ich arbeite, was meine Schwerpunkte sind. Und dann haben mich Leute angeguckt und gesagt, aber du kannst doch keine Linke sein, wenn du zu Antisemitismus arbeitest. Ja, also diese Unterstellung, wenn man das auch nur anspricht, wenn man dazu historisch arbeitet, gegenwärtig, wie auch immer, dann ist man automatisch rechts. Und das Fünfte ist, ich glaube, die Spezifik dieses amerikanischen Falls, die kann man nicht ohne Einbezug der Situation der amerikanisch-jüdischen Community verstehen, weil die Diskussion um Israel und Antisemitismus für Linke häufig auch Verhandlungen darstellen um ethnische Identität, um Tradition und Repräsentanz innerhalb der amerikanischen Gesellschaft. Das heißt, jüdische Linke verfolgen häufig auch so eine Art strategischen Assistenzialismus, also sie sprechen als Juden. Es gab zum Beispiel bei Occupy Wall Street so eine sehr sichtbare jüdische Präsenz. Es gab eine eigene Bewegung, die sich Occupy Judaism nannte. Hier sieht man das Logo. Und es gibt auch gegenwärtig Initiativen Jews Reject Trump, die eben als Juden und Jüdinnen sprechen. Und das verweist sicherlich auch auf Veränderungen im amerikanischen Judentum, wo der Bezug zum Holocaust und auch zu Israel für die junge Generation zunehmend unwichtiger wird. So, das waren die Erklärungsmerkmale auf der Ebene des Kontextes. Die zweite ist die der Theorie. Da bietet erstens eben der Marxismus-Leninismus, ne, und ich sage das ganz bewusst, es geht nicht um den Marxismus, es geht nicht um eine Kapitalismuskritik an sich oder so, sondern wirklich der Marxismus-Leninismus als dieses historisch gewachsene, als historisch gewachsene Ideologie. Inhaltliche Anknüpfungspunkte für eine vereinfachende Sichtweise auf den Nahostkonflikt, aber auch für eine personalisierende Kapitalismuskritik. Das Zweite ist, dass auch die Art der Antisemitismuserklärung eine Rolle spielt, also eine Form, die sich immer wieder findet, also eine Art von korrespondenztheoretischer Erklärung, nach der der globale Antisemitismus das Resultat der Politik Israels oder zionistischer Gruppen ist. Wenn man aber sich Antisemitismus so erklärt, dann ist ja ganz klar, die beste Strategie gegen Antisemitismus ist, gegen Israel vorzugehen. Ja, wenn das Problem nicht da wäre, dann gäbe es den Antisemitismus nicht. Das Dritte ist, ich hatte das schon erwähnt, Rassismus ist seit der New Left, ist eigentlich das zentrale Thema der amerikanischen Linken, würde ich sagen. Und diese Binarität, schwarz-weiß, ist dabei das zentrale Erklärungsmuster für Ungleichheit. Und natürlich hat das erstmal eine einschränkende Wirkung auf Antisemitismus, auf Rassismus, die sind nicht offen, werden nicht offen vertreten. Aber es ist interessant, dass der dominante Inhalt dieses Antirassismus häufig eine Antisemitismus tolerierende Wirkung haben kann. Und zwar, weil Antisemitismus vor allem als eine Form von Rassismus wahrgenommen wird und Juden, das hatte ich jetzt schon erwähnt, seit den 50er Jahren diesen Prozess des Weißwerdens durchlaufen haben. Und das, natürlich kann man sagen, der größte Teil der amerikanischen Juden sind Aschkenasim, also die sind die vom Vorfahren, die aus Europa kommen. Aber das Problem ist, dass sie sozusagen dadurch auf der Gewinnerseite dieser Colorline verortet werden. Ja, und das bietet zum einen einen möglichen Anschlussdiskurs für die Vorstellung jüdischer Macht, das ist die herrschende Klasse, aber es lässt eben auch die Spezifik von Antisemitismus und auch die Tatsache, dass selbst wenn der in den USA jetzt nicht so akut ist, der ein globales Problem darstellt, ausblenden. Gut, den letzten Punkt erwähne ich nur kurz. Ein Deutungsmuster, ein zentrales, ist der Blick auf amerikanische Interessen. Was bedeutet das? Wenn sich Blinken eine bestimmte innen-außenpolitische Situation anschauen, erstmal die Frage zu stellen, was sind die amerikanischen Interessen dahinter? Das ist ja erstmal auch richtig, geht auch zurück auf Lenins Vorstellung vom Hauptfeind im eigenen Land. Aber was es manchmal für Auswirkungen haben kann, und das sieht man zum Beispiel bei der Kritik an gegenwärtiger Holocaust-Erinnerung, wo es darum geht, die Sichtbarkeit amerikanischer Kriege und Opfer, Kriege und Politiken zu erhöhen, dass es eben zum Beispiel dazu führen kann, dass der historische Antisemitismus nicht besprochen werden kann. Genau, oder es kann auch dazu führen, dass zum Beispiel eine Holocaust-Gleichsetzung in der Sprache der Linken keine Seltenheit sind. Aber man muss dazu sagen, nicht nur in der Sprache der Linken, sondern es auch viele, viele Beispiele gibt, wo Holocaust- oder NS-Vergleiche zur Skandalisierung generell verwendet werden. Also das machen auch Rechte im öffentlichen Diskurs. Okay, ich komme zu einem Fazit und Frage nochmal, was heißt das eigentlich für die internationale Diskussion um einen Antisemitismus von links? Also einerseits will ich betonen, es gibt etwas Spezifisches an US-amerikanischen Diskursen, auch an deutschen Diskursen, an britischen. Und ich hoffe, das habe ich aufgezeigt, was das ist. Und ich glaube, das muss man bedenken, damit man nicht nur durch die deutsche historische Brille blickt. Gerade auch, wenn man Kontakt hat zu Linken aus anderen Ländern oder sich mit denen streitet. Und dieses Spezifische zeigt sich vor allem auf der Ebene des Kontextes, diese historischen Traditionen, die Zusammensetzung der Gesellschaft, die Verhältnisse unterschiedlicher Communities. Und andererseits gibt es aber sowas wie originär linke theoretische Ursprünge, die Anschlusspunkte bieten für mögliche antisemitische Stereotype. Habe ich aufgezeigt von Anti-Imperialismus, Antirassismus, die in den USA, aber eben auch anderswo, und zwar weil sich bestimmte Theorietraditionen global verbreitet haben, eben Anschlussmöglichkeiten bieten, wo man genauer hingucken muss. Das gilt eben auch für Formen von falscher oder personalisierter Kapitalismuskritik. Und ich glaube, das ist auch nochmal was deutlich macht, wie wichtig jetzt so Veranstaltungen wie diese hier sind, also die Kantine Marx, nämlich Orte, in denen Menschen sich mit Kapitalismuskritik beschäftigen, weil ich glaube, dass eine der besten Immunisierungen gegen Formen von Personalisierung und Formen von Verkürzung es immer noch ist, dass man mit den Kapitalismus als ein systemisches Herrschaftssystem versucht zu verstehen und dadurch nicht in diese Fallstricke der Personalisierung tappt. Vielen Dank.